Während er auf dem Klo saß, überlegte er sich, warum die Helden in solchen Geschichten eigentlich nie mit derartigen Problemen zu tun hatten. Einmal, als er noch viel kleiner gewesen war, hatte er sogar im Religionsunterricht gefragt, ob der Herr Jesus eigentlich auch wie ein gewöhnlicher Mensch gemusst hätte, weil er doch auch wie ein gewöhnlicher Mensch gegessen und getrunken hat. Die Klasse hatte gebrüllt vor Lachen, und der Religionslehrer hatte ihm einen Verweis wegen ungebührlichen Betragens ins Klassenbuch geschrieben. Eine Antwort hatte Bastian nicht bekommen. Wahrscheinlich, sagte sich Bastian jetzt, sind diese Sachen einfach zu nebensächlich und unwichtig, als dass sie in solchen Geschichten erwähnt zu werden brauchen, obwohl sie für ihn manchmal von verzweifelter und beschämender Wichtigkeit sein konnten. Er zog an der Kette und wollte eben hinausgehen, als er draußen auf dem Korridor plötzlich Schritte hörte. Und die Schritte kamen immer näher. Bastians Herz klopfte bis zum Hals. Wo sollte er sich verstecken? Die Klotür ging auf, glücklicherweise gerade so, dass sie Bastian verdeckte. Der Hausmeister der Schule kam herein. Nach der Reihe warf er einen Blick in die einzelnen Zellen. Als er an die kam, wo das Wasser noch lief und die Kette schaukelte, stutzte er einen Augenblick. Er brummte etwas vor sich hin, doch als er merkte, dass das Wasser zu laufen aufhörte, zuckte er die Achseln und ging hinaus. Seine Schritte verhallten auf der Treppe. Bastian hatte die ganze Zeit über nicht zu atmen gewagt. Jetzt holte er tief Luft. Als er hinausgehen wollte, merkte er, dass ihm die Knie zitterten. Vorsichtig und so schnell er konnte, huschte er den Gang mit den spinatgrün gestrichenen Türen entlang, die Treppe hinauf und in den Speicher zurück. Erst als er die Tür wieder verschlossen und verriegelt hatte, wich die Spannung von ihm. Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich wieder auf seinem Lager aus Turnmatten nieder und griff nach dem Buch. Als Atreo abermals erwachte, fühlte er sich vollkommen frisch und kräftig. Er richtete sich auf. Es war Nacht. Der Mond schien hell und Atreo sah, dass er sich an der nämlichen Stelle befand, an der er neben dem weißen Drachen zusammengebrochen war. Auch Fuchur lag noch immer so da, aber er schien fest zu schlafen. Seine Wunden waren verbunden. Nur wenige Schritte entfernt befand sich im Felsen eine kleine Höhle, aus deren Eingang gedämpfter Lichtschein fiel.